Kundgabe 6297. Empfangen durch Bertha Ludder am 28.06.1955. Göttliche Führung. Ihr werdet zusammengeführt nach meinem Willen, wie es erfolgreich ist für eure geistige Tätigkeit, und immer so, dass ihr mir nach Kräften dienen könnet, dass ihr mein Wort überall hin leiten könnet, dass ich euch von oben zugehen lasse, dass ihr das Evangelium verkünden könnet, wo es nur willig angehört wird. Nichts geschieht willkürlich und nichts tritt zufällig an euch heran. Alles ist in meinem Plan von Ewigkeit festgelegt, kann nur verschieden ausgenützt werden, was immer eurem freien Willen überlassen bleibt. Darum könnet ihr alles als meine Führung betrachten, was sich in eurer geistigen Tätigkeit ereignet. Ihr könnet alle Menschen als euch von mir zugeführt ansehen, mit denen ihr in geistigen Gesprächen über mein Wort reden könnet. Ihr könnet jede Veränderung eurer eigenen Lage als fördernd für eure Weinbergsarbeit betrachten. Und jeder Tag wird so von mir ausgerichtet, dass ihr aufwärts schreiten könnet, so ihr dazu den ernsten Willen habt. Und das solltet ihr euch besonders in der kommenden Zeit vorhalten, dass ich euer Schicksal lenke, dass alles immer nur so kommt, wie es kommen muss, damit ihr in erlösendem Sinne tätig sein könnet. Denn oft werdet ihr es nicht verstehen, dass ich euch Wege führe, die euch kaum gangbar erscheinen wollen. Doch das Ziel ist herrlich, das nur durch solche Wege erreichbar ist. Und so wie ihr nur glaubet, dass ich selbst immer neben euch wandle, so wie ihr nur jeden Tag mit mir beginnet und beendet, liegt Segen auf allem, was ihr unternehmet, auch wenn irdisch euch kein Vorteil daraus erwächst. Dann müsstet ihr immer wissen, dass ich alles so füge, wie es kommt, und dass es seinen weisen Grund hat, denn ich übersehe die Auswirkung, und dieser entsprechend tritt alles an euch heran. Die Zahl derer, die ernstlich gewillt sind, mir zu dienen und in der letzten Zeit vor dem Ende mir helfen wollen, mein Reich aufzurichten unter der Menschheit, ist wahrlich sehr gering. Wer aber diesen Willen hat, den erfasse ich mit meiner ganzen Liebe, und sein Erdenleben ist nun voll und ganz diesem Willen entsprechend geregelt. Der Mensch selbst würde oft anders handeln aus seinem Willen heraus, wenn er mir nicht zuvor schon seinen Willen unterstellt hätte, so dass ich nun ihn lenken kann, dass er mir einen tüchtigen Arbeiter in meinem Weinberg abgibt. Doch seine völlige Hingabe an mich benötige ich dazu. Dann aber kann er voll Vertrauen sein, dass ich auch seine irdischen Nöte und Sorgen in meinen Plan einbeziehe, dass ich alles lösen werde zur rechten Zeit, was als unentwirrbares Knäuel ihn beunruhigt. Denn will er mir dienen, dann diene auch ich ihm, und das geistig sowohl als auch irdisch. Aber meine Liebe und Weisheit hat oft andere Wege, als dem Menschen gut erscheint. Doch niemals will ich sein Unheil, und niemals verlasse ich ihn in Zeiten irdischer Not. Ich regle alles, doch nach meinem Ermessen, auf dass es letzten Endes diene der geistigen Entwicklung des Menschen selbst und vieler Mitmenschen, die ihm anvertraut sind, denen er helfen kann und die ich ihm daher zuführe. Überlasset alles vollgläubig mir, dass ich es für euch ordne, und ihr tut wahrlich das Richtigste, denn wer könnte wohl liebevoller für euch sorgen als ich, in dessen Dienste ihr freiwillig getreten seid? Mein Ziel ist immer nur die Seligwerdung meiner Geschöpfe. Was dafür getan werden kann, das tue ich wahrlich, und so ihr mir dabei helfen wollet, so wird dies sicher nicht euer Schaden sein. Doch immer müsstet ihr wissen, dass alles von mir gefügt ist und immer euch zum Besten dienet, dass alle Lebenslagen, gute wie schlechte, euch selbst zum Ausreifen dienen, aber euch auch immer wieder Türen öffnen, wo neue Arbeit eurer wartet. weil eure eigentliche Aufgabe darin besteht, eifrige Arbeit zu leisten in meinem Weinberg. Denn mein Reich bleibt ewig bestehen, das irdische Reich aber vergeht, so wie die Zeit erfüllet ist. Amen.